Andacht vom 15.03. Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete. Haltet fest an der Treue Gottes. Heute Nacht wachte ich auf, weil der Geist mir ein Lied sang. Ich liebe nächtliche Unterbrechungen durch Jesus. Wenn ich abends ins Bett gehe und erst morgens wieder aufwache, war es eine schreckliche Nacht. Am liebsten sind mir die Nächte, in denen ich in der Intimität mit Jesus sein darf. Ich habe einen sehr nahen Freund in England. Er ist ein Liedermacher. Er ist fast wie ein Sohn für mich. Seine ganze Familie ist mir nah. Ich kenne ihn, seit er ein Baby war. Nun ist er gut 40 Jahre alt. Vor einiger Zeit war er so krank, dass er beinahe starb. Viele Monate kämpften die Ärzte um sein Leben. Er ist verheiratet, er hat Kinder. In der dunkelsten Periode seines Lebens schrieb er eines seiner besten Lieder. Ich bin kein guter Sänger. Ich werde ihn bitten, mir das Lied zu senden. Matteo kann es dann singen. Es geht in etwa so. Und all mein Leben warst du treu. Und all mein Leben warst du so, so gut. Deshalb werde ich von deiner Treue singen, mein Leben lang. Er sang dieses Lied, als er nicht wusste, wie sein Leben weitergehen würde. Ich gehe meist um Mitternacht ins Bett. Letzte Nacht erwachte ich um 2 Uhr, weil dieses Lied aus meinem Geist herauskam. Nicht aus meinem Kopf, sondern aus dem Geist. Debbie ist nicht da, also war ich allein in diesem großen Bett. Dieses Lied sang aus meinem Geist und ich dachte darüber nach, wie treu Gott ist. Wir müssen begreifen, welch einen treuen Charakter Gott hat. Das macht mich total leidenschaftlich. Was hat Satan getan auf der Welt? Er hat zerstört, wer Gott ist. Er täuscht die Menschen, indem er ihnen einredet, wenn Gott gut ist, warum lässt er das zu? Wo ist Gott in der Pandemie? Ist Gott überhaupt gut? Das kommt direkt aus der Hölle. Eine der Eigenschaften von Gottes Charakter ist, er ist treu. Wenn wir nicht an seine Treue glauben, werden wir sie nicht erleben. Dann quälen wir uns nur mit Fragen bezüglich seiner Treue. Wenn du seine Güte und Treue nicht glaubst, wirst du nicht in den Versprechen des neuen Bundes laufen können. Wir müssen kapieren, wie treu Gott wirklich ist, von seinem Charakter her. Schwierige Dinge geschehen in unser aller Leben. Was geschieht dabei in unseren Herzen? Wir zweifeln an der Güte Gottes. Wir sind nicht sicher, ob Gott gut ist. Deshalb zweifeln wir daran, dass seine Versprechen uns gelten. Wir haben nicht verstanden, dass hinter Gottes Versprechen seine Güte und seine Treue stecken. Ich sage euch, was mich seit Jahren beschäftigt. Die Menschen kommen und erzählen mir, was so alles in ihrem Leben passiert. Dann berichten sie, wie plötzlich Gott kam und half. Sie sagen, Gott ist so gut. Aber wenn sie durch schwierige Zeiten gehen, sagen sie nie, dass Gott gut ist. In ihrem Herzen glauben sie nicht, dass Gott gut ist. Sie verbinden die Güte Gottes mit ihren Umständen. Doch das ist nicht wahr. Sie lassen sich täuschen und sind dann enttäuscht. Noch ein Beispiel. Letzte Woche redete ich mit einer Frau. Sie ist in einer ziemlich schlimmen Ehe gelandet. Ihr Ehemann beschimpfte sie nach ein paar Wochen sehr böse. Sie wurde geschieden. Sie heiratete neu und ist nun seit 3 Jahren verheiratet. Es ist die glücklichste Ehe, die man sich vorstellen kann. Sie sagte, Gott war so gut, er gab mir so einen wunderbaren Ehemann. Wer aber hat dir den anderen ersten Ehemann gegeben? War das Gott? Wenn es Gott war, warum war er so böse? Das ist die Lüge, die Satan über die Erde streute, dass Gott gut ist, wenn meine Umstände gut sind, und dass Gott böse ist, wenn meine Situation schlimm ist. Wir müssen an den Punkt kommen, nicht mehr Gott an unseren Umständen zu messen. Das ist ein Leben im Alten Bund und nicht im vollbrachten Werk des Kreuzes. Gott ist immer treu, egal wie meine Umstände sind. Hört, am 23. Juli dieses Jahres werde ich 53 Jahre lang Christ sein. Das ist eine lange Zeit. War ich immer treu? Nein. Habe ich Gott immer gefallen? Nein. Aber es gab keinen einzigen Moment, in dem Gott nicht treu zu mir gewesen wäre. Gott hat nie gesagt, Reinhard, das war's. Ich war sehr religiös. Ich habe eine Autobiografie geschrieben über das Leben des modernen Christen. Ich war ein Heuchler. Ich war religiös. Auch als Diener Jesu tat ich Dinge, die ich nicht hätte tun sollen. Rückblickend auf 53 Jahre als Christ kann ich nur sagen, Gott war immer treu. Setze dein Vertrauen nicht in deine Gutheit, sondern auf die Treue Gottes. Setze deinen Glauben nicht auf deine Stärke, sondern auf Jesu Tat am Kreuz. Ihr alle kennt wohl Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Schaut in Vers 4. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Wahrheit und Treue schützen dich. Seine Wahrheit, das ist seine Treue, sie schützen dich. Was ist mein Schutz? Gottes Treue. Ich muss alles, was mir begegnet, im Glauben annehmen. Glaube nicht deinem Glauben. Wachse ständig im Glauben an die Treue Gottes. Als David sündigte, ich meine nicht den Mord und nicht den Ehebruch, also als er sündigte und dann vom Seher überführt wurde, erkannte er, dass er etwas nicht hätte tun sollen. Schaut in 2. Samuel 24. David ließ eine Volkszählung durchführen gegen Gottes Willen. Durch den Seher wurde er vor die Wahl gestellt zwischen drei Strafen: Krieg, Hungersnot oder in Gottes Hände zu fallen. David wollte in Gottes Hände fallen, denn er wusste, Gott ist voller Gnade. Schaut in Offenbarung 19,11. Ein weißes Pferd kam aus dem Himmel und der auf dem Pferd hieß treu und wahrhaftig. Das ist Gottes Name. In der hebräischen Kultur bezeichnet ein Name immer den Charakter. Wenn Jesu Name treu ist, wird der Träger dieses Namens immer treu bleiben. Hebräer 10,23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung ohne zu wanken, denn der es versprochen hat, er ist treu. Was immer es dich kostet, dein Herz zu überzeugen, du musst dein Herz überzeugen von der Treue Gottes. In Hebräer 10,23 steht, er hat es versprochen. Wir haben in unserem Leben so viele Lieder gesungen, die unsere Herzen durcheinander gebracht haben. Ich singe viele Lieder nicht mehr mit. Erstens, der Inhalt ist einfach falsch. Da ist zu viel alter Bund hineingemischt. Ich will diese Dinge nicht mehr proklamieren. Zweitens, der Inhalt handelt von mir, was ich von Gott erhalten kann oder erwarte. Ich liebe es, Lieder zu singen, die von Gott handeln und von dem, wie Gott ist. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir. So groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn ihm gebührt das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Solche Lieder liebe ich. Sie beschreiben den Charakter Gottes. Vor einigen Jahren, als ich den neuen Bund richtig verstand, hat mich eine Bibelstelle richtig gepackt. 2. Timotheus 2,13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind, denn er kann seinen Charakter nicht ändern. Es ist seine Natur. Es ist ihm unmöglich, sich selbst zu verleugnen. Deshalb kann ich wegschauen von meiner Schwachheit und von meinen Problemen und auf Gott schauen. Ich stelle dir eine Frage. Wie viele Stunden hast du damit verbracht, zu beten, um Gott dazu zu bringen, dir etwas zu tun, was nie eintraf? Der Teufel füllte unsere Gedanken mit dieser Lüge. Ich bekomme es nicht, denn ich habe zu wenig gebetet, zu wenig gefastet, zu wenig Opfer gebracht. Hätte ich doch mehr gebetet, gefastet und so weiter. Die Wahrheit ist, wir haben falsch gebetet, komplett falsch. Wir versuchten unsere Treue hervorzuheben, nicht Gottes Treue. Wenn ich zeige, dass ich treu bin, wird Gott reagieren. Nein, nein, nein. Wenn du deine Zeit dafür aufgewendet hättest, Gott für deinen Umstand zu danken, hättest du ein Ergebnis gesehen. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist mir Gewinn. Philipper 1,21. Das habe ich verstanden. Gottes Treue und Glück sind meine Treue und mein Glück. So habe ich Frieden. Ich verbringe keine Nacht mit Sorgen um irgendetwas, aber ich verbringe viele Nächte damit, überwältigt zu sein von Gott. Die Bibel erklärt uns sogar, dass Jesus ein treuer Hohepriester ist. Gott ist uns treu, nicht weil wir treu waren, sondern wegen der Treue unseres Hohepriesters. Deshalb will ich immer mit Jesus gehen und ich wünsche euch, dass ihr das auch tut. Ich bereite diese Andachten nie vor. Ich komme zu diesem Live und teile einfach mein Leben mit euch. Ich möchte euch noch etwas fertig erzählen. Wie ihr wisst, habe ich einige Waisenhäuser in Brasilien und wir haben gute Kontakte zu deutschsprachigen Ländern. Gott benutzte mich viel in der deutschsprachigen Welt. Leute, ich bin freiwillig hier in Brasilien. Ich könnte kostenlos in Deutschland in einem Schloss leben. Wenn ihr denkt, ich lebe in Brasilien, weil es hier so schön ist, täuscht ihr euch. Ich bin hier, weil mein Herz für die Straßenkinder in Brasilien berührt wurde. Kürzlich habe ich mit meiner Frau gesprochen. Wir erhalten jeden Tag Mails aus Deutschland von Leuten, die für ein paar Monate nach Brasilien kommen und kostenlos in einem dieser Waisenhäuser arbeiten wollen. Wir lehnen all diese Angebote ab, denn diese Menschen sprechen nicht fließend Portugiesisch. Sie wären eine Last für die Mitarbeiter. Weil alles aber immer weiter wächst, unterhielt ich mich kürzlich mit Debbie. Weißt du, was Brasilien Kids Care braucht? Wir brauchen eine deutsche Familie, die Portugiesisch spricht und fest nach Brasilien geht. Das brauchen wir. Wir beteten nicht, wir sprachen etwa eine halbe Stunde darüber. Fertig. Am nächsten Tag erhielt ich eine Mail von einem Mann aus Deutschland. Reinhard, du kennst mich nicht, aber ich folge dir auf den sozialen Medien. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Ich möchte morgen zu dir kommen. Ich habe spontan einen Flug gebucht. Ich komme. Ich musste diesen Besuch einen Tag nach hinten schieben, weil ich noch in Amerika war. Dann kam er. Er blieb 2 Wochen da. Stellt euch vor, dieses Ehepaar war vor Jahren schon mal für einige Zeit in Brasilien. Sie sprechen Portugiesisch. Sie wollten zurück nach Brasilien, aber sie wussten nicht wie. Momentan ist er zurück in Deutschland. Sie haben jetzt dauerhafte Visa für Brasilien. Sie werden ein Waisenhaus leiten und sie kommen in ein paar Wochen. Wenn dein Herz bereit ist, Gott zu vertrauen, kannst du ruhen und dich in Jesus freuen. Hör auf dich zu schauen. Schau auf Jesus. Bauen wir Blödsinn? Machen wir Fehler? Klar. Lass dich davon nicht durcheinander bringen. Vermische es nicht mit Gottes Charakter. Wenn dein Herz von Gottes Treue überzeugt ist, wirst du dich viel schneller zurück zu Gott wenden können, wenn du Fehler machst. Hier ist der Fehler, wenn wir es vermasseln. Wir schauen auf uns statt auf Gott. Das ist der größte Fehler, der in der Kirche heute gemacht wird. Damit verleugnen wir Jesus. Leute, lasst uns die Treue Jesu umarmen. Er wird nie sagen, mit dir bin ich fertig, ich suche mir jemand anderen. Er ist treu. Der Heilige Geist will heute eine tiefe Wiederherstellung in unserem Leben bewirken und unseren Glauben vertiefen.